Der Geruch von Blut lässt mich erstarren. Der Geruch von Blut lässt den Deckel auffahren. Ich steige aus der Gruft, ich folge dem Duft. Über den Friedhof Leichenteile verfault. Gott, ich nicht, ich bin eine Urgestalt und die Zähne spitz. Mein Biss wirkt infektiös, mein Biss ist tödlich und gefährlich. Für alle, die mich unterschätzen, werde ich zerbrechen. Meine Kraft bis man in Kopf und zwar 60. Ich bin zu mächtig, keiner hält mich auf. Schon gar keine Frau, komm Schlampe, ich sauge dich jetzt aus. Ich nehme dein Leben, schenk dir den Tod und mach dich zu meiner Frau. In ewiger Dunkelheit wirst du die Queen über mein Hurenreich. Voll mit Perversion und Leid, mit Leid und Perversion, du Nutte. Wir trinken Blut und schlafen im Sarg. Wir morden in der Nacht, denn wir meiden den Tag. Wir leben unter euch, verlasst besser nicht das Haus. Denn wir werden euch finden und dann saugen wir euch aus. Wir trinken Blut und schlafen im Sarg. Wir morden in der Nacht, denn wir meiden den Tag. Wir leben unter euch, verlasst besser nicht das Haus. Denn wir werden euch finden und dann saugen wir euch aus. Wer sagt ihr auch, mein lieber Kind? Wir suchen nach Blut von Eltern oder Kind. Wir kommen in der Nacht durch die Dunkelheit und dann wirst du aufgesoffen, dein Leben wird frei. Euer Blut gibt uns wieder unsere Kraft, uns auszulöschen, hat noch nie einer geschafft. Die Zähne sind spitz, unsere Haut, die ist blass. Sehen wir euch Menschen, steigt bei uns der Hass. Wenn der Tag füllt hin, steigen wir wieder hinab. In der nächsten Nacht schlepp ich ein paar Jungfrauen ab. Ihr Blut ist zu rein und ich fühle mich so gut. Doch die Zeit verrinnt und ich brauch schon wieder Blut. Wir trinken Blut und schlafen im Sarg. Wir morden in der Nacht, denn wir meiden den Tag. Wir leben unter euch, verlasst besser nicht das Haus. Denn wir werden euch finden und dann saugen wir euch aus. Wir trinken Blut und schlafen im Sarg. Wir morden in der Nacht, denn wir meiden den Tag. Wir leben unter euch, verlasst besser nicht das Haus. Denn wir werden euch finden und dann saugen wir euch aus. Wenn die Nacht heranbricht, beginnt für mich die Schicht geschwächt. Von Sonnenlicht gestärkt, von der Dunkelheit gehe auf die Jagd nicht weit. Entfernt ein kleines Bauernanwesen, euer Bedauern anwesen wie mir. Könnt ihr euch sparen, ich wollte Gottes großen Plan. Beschützt sein heiliges Land, der Tod meiner Frau, der Dank. Das Blut Christi, was ich trank und was mir diese Macht verlieh. Seit Hunderten von Jahren nicht mehr geliebt, nicht von ihm und nicht von ihr. Der Gedanke und es steigt die Gier. Man vergeltet mit Wasser, mit der Welt, das ist mein Sack zwischen Gott und mir. Bin ein blutrünstiges Tier, nachts um vier losgezogen. Kann da Blut im Weg, dass du mich nicht ziehst. Ist mein Wille ein Biss und es herrscht Todesstille. Wir trinken Blut und schlafen im Sarg. Wir morden in der Nacht, denn wir meiden den Tag. Wir leben unter euch, verlasst besser nicht das Haus. Denn wir werden euch finden und dann saugen wir euch aus. Wir trinken Blut und schlafen im Sarg. Wir morden in der Nacht, denn wir meiden den Tag. Wir leben unter euch, verlasst besser nicht das Haus. Denn wir werden euch finden und dann saugen wir euch aus.